Ey, nein, ich hab kein Haus am Meer, kein Auto mit Pferd. Ich hab nur ne Schrottkarre, aber glaub mir, die fährt. Nicht mal raus aus der Einfahrt, lauf ich halt einfach. Hauptsache Freitag, yeah. Und mach ein Chick-Signal fresh, dann kipp ich mein 609. Warte mal. 670. Back, du kriegst mich nicht weg, denn ich flipp jedes Deck, auch wenn ich mir bei echt hier im Trick etwas brech. Hey, das liegt an dem Brett, bin mir sicher, da ist irgendwas nicht ganz korrekt. Scheiß drauf, Mann, hier kriegst du es back. Ist zwar ein bisschen gefrackt, doch ich schick dir einen Check. Sag ich zu ihm, doch verpiss mich im Leck seiner Ex und hab seine neue Chick abgecheckt. Nee, ich besitz keinen Stift, denn der Text kommt noch schneller als ich schreiben kann. Klick gleich auf Rack. Ich hab 100.000 Hits im Gepäck, doch ich schreib lieber Scheißlieder. Kids fragen echt, ich sag nö. War nur ein Witz, du hast recht. Ich sitz nur relaxed und bekifft vor dem Mac. Google Tits oder Sex und vergift meine Ex. Doch ich weiß nicht wie, vielleicht gibt's da ne App. Und wenn nicht, mach ich jetzt anstatt Business mit Rap für 1,70 ne App und bin dick im Geschäft wie der Wichser von Mac. 3, 2, 1, Rauch, Blitzlicht und weg. Sperr lieber deine Kinder ein, denn wenn wir kommen, ist es sowas von vorbei. Sperr lieber deine Kinder ein, denn wir bringen deinem Sohn jetzt etwas bei. Die Lauscher auf und sagt seinen Frauen, denn wir rappen nicht nur smooth, wir sehen auch noch gut aus. Sein Girl steht auf den Draufgänger-Sound, will sofort mit nach Haus, ich muss erstmal allein bauen. Okay, jetzt bin ich für sie da, ich besorg sie einmal und es reicht für ein Jahr. Digga. Und dann ab zu der nächsten, davor noch ein Gläschen, mit Ziggy noch ein Häschen. Denn es ist Freitagabend, Zeit zum Scheiße starten, nirgends eingeladen, aber scheiß drauf, ey, lass einfach fahren. Wir haben Pisstest dabei, scheiß auf Streifenwagen, yeah. Und wir treten deine Türen ein, bauen zu dem Scheiß 1, 2, 3, Bühne frei, yeah. Und schon sipp ich an dem Glas, ich nimm alles, was du hast, egal ob Whisky oder Gras, also her mit dem Spaß, denn die Gang ist jetzt hier. Du fragst, was das soll, ich sag, it's all about the gears, boy, yeah. Also hol jetzt dein Beat raus, dreh dein Beat drauf, mach mir noch ein Bier auf, yeah. Ich bin tipsy heute, ich brauch richtige Zeug, bin addicted boy. Und du, busy von der Pumpgun K.O., doch bei mir und Crow geht der Abend lang. Langsam erst los. Sperr lieber deine Kinder ein, denn wenn wir kommen, ist es sowas von vorbei. Sperr lieber deine Kinder ein, denn wir bringen deinem Sohn jetzt etwas bei.